Hier spricht Georg Siegel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mondflug des fotografischen Laboratoriums Lunar Orbiter, der Abflug ist in etwa anderthalb Stunden geplant, beherrscht heute die Schlagzeilen. Wir werden am Ende der Sendung darüber berichten. Wirtschaftsprobleme, die heute das Weiße Haus, die Wirtschaftskreise und natürlich die Bevölkerung beschäftigen, sind ein weiteres Thema unserer Sendung. Und dann ist da natürlich Vietnam. Zum Thema Vietnam, das Schicksal einer neuen Friedensinitiative. Bis vor kurzem. Sie hören Aktuelles aus Amerika. In knapp anderthalb Stunden, genau um 19.03 Uhr, wird von Cape Kennedy ein fliegendes fotografisches Laboratorium in Richtung Mond geschickt. Nach einer Reise von etwa 375.000 Kilometern wird sich der Lunar Orbiter, so heißt das neue Raumschiff, in eine Mondumlaufbahn begeben. Wenn alles klappt, natürlich. Der ursprüngliche Start des Orbiter war für 17.07 Uhr vorgesehen. Wäre alles planmäßig verlaufen, dann würde er jetzt schon auf seinem Wege sein. Gewitterstürme in der Gegend von Cape Kennedy hatten eine Verschiebung notwendig gemacht. Die NASA hat aber darauf hingewiesen, dass die Abschusszeit nicht so kritisch ist wie zum Beispiel bei einem Gemini-Flug, wo man meistens nur einen Spielraum von Minuten hat. Der Orbiter kann sich, wenn nötig, Zeit bis zum Sonnabend lassen. Noch ist der Start aber für heute 19.03 Uhr festgesetzt. Der Lunar Orbiter, der 850 Pfund wiegt, wird seine Weiterreise in 90 Stunden zurücklegen. Wenn er auf etwa 800 Kilometer an den Mond herangekommen ist, wird er mit Hilfe von Bremsraketen eine Geschwindigkeit verlangsamen und dann sein Mondorbit antreten. Er wird den Mond in einer elliptischen Kreisbahn umfliegen. Dabei wird die weiteste Entfernung vom Mond etwa 1800 Kilometer betragen und er wird im Gegensatz dazu bis auf 45 Kilometer an die Mondoberfläche herankommen. Die Aufgabe des Orbiter ist hauptsächlich eine fotografische. Es geht darum, geeignete Landungsstellen für zukünftige bemannte Mondfahrzeuge zu finden und zu fotografieren. Dabei wird der Orbiter auch einen alten Bekannten von uns, nämlich den Surveyor, im Blickfeld haben und ihn fotografieren. Wir wissen alle noch, dass der Surveyor nach seiner geglückten weichen Landung auf dem Mond tausende von Fotografien zur Erde gesandt hat, die besonders aufschlussreiche Auskünfte über die Beschaffung der Mondoberfläche gaben. Und das sind ebenfalls wichtige Auskünfte für bevorstehende bemannte Raumflüge. Aber bis zum ersten bemannten Apollo-Raumflug hat es noch eine gute Weile. Noch sind wir beim Gemini-Projekt. Gemini 11, ein dreitägiger Raumflug, ist für den 9. September vorgesehen. Dabei wird unter anderem versucht werden, das Gemini-Raumschiff mit der Agena-Zielrakete mit einer 35 Meter langen Schnur zu verbinden. Beide Raumkörper sollen dann in eine Kreiselbewegung gebracht werden. Man will damit künstlich im Weltraum Schwerkraft herstellen. Außerdem werden die Gemini-Piloten versuchen, sich mit Hilfe der kraftvollen Agena-Antriebsmotore in einen besonders hohen Orbit zu bringen. 1300 Kilometer werden genannt. In dieser Kreisbahn wird das Gemini-Raumschiff aber nur für zwei Erdumkreisungen bleiben und dann in einen normalen 250 Kilometer Orbit zurückkehren. Wir sollten nicht vergessen zu erwähnen, dass gerade vor einigen Tagen die Astronauten, die die Gemini 6-7 Mission geflogen sind, für eine besondere Auszeichnung vorgesehen worden sind. Die vier Astronauten, Stafford, Lovell, Borman und Girard, werden den internationalen Harmon-Preis für Luftfahrt erhalten. 1927 erhielt übrigens Charles Lindbergh diesen Preis. Gemini 6 und 7 waren die ersten amerikanischen Raumschiffe, die sich bis auf nur wenige Meter im Weltraum genähert hatten. Und Gemini 7 hatte außerdem den längsten Weltraumflug, der jemals unternommen wurde, durchgeführt. 330 Stunden und 35 Minuten. Um auf den Lunar Orbiter, dessen Start, wie gesagt, für 19.03 Uhr geplant ist, noch einmal kurz zurückzukommen, das ist der erste in einer Reihe von 5 solchen Versuchsflügen auf der Suche nach Landungsplätzen für die bemannten Apollo-Missionen. Was geschieht mit dem Orbiter, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat? Die Frage ist schon oft gestellt worden und die Antwort ist eine einfache. Langsam wird der Orbiter an Geschwindigkeit verlieren. Und da er sich in einer so nahen Kreisbahn um den Mond befindet, wird er eines Tages in die Anziehungskraft des Mondes geraten und auf dem Mond zerschellen. Auf Wiederhören.